Aus Anlass des ersten Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas verlieh ihm die Asiatische Journalistengesellschaft in Kuwait Urkunde über seine Verdienste. Die Veranstaltung zur Übergabe der Urkunde an Kim Jong-un fand vor Ort statt. Daran waren der Vorsitzende und die Mitglieder der Gesellschaft, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Kuwait und die Botschaftsangehörigen beteiligt. Der Vorsitzende der Gesellschaft übergab dem Botschafter der DVK die Urkunde. Darin hieß es, die Asiatische Journalistengesellschaft in Kuwait verleihe dem obersten Führer des koreanischen Volkes, Herrn Kim Jong-un, die Urkunde über seine Verdienste zum ersten Jahrestag seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas. Auf der Veranstaltung wurde ein Glückwunschtelegramm an Kim Jong-un angenommen.